Miami Punk. The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Erstes Abenteuer: Die olivgrünen Makrelen. Episode 2: Die ersten Einsätze. Ihr fahrt also los. Unser erster Einsatz. Action! Endlich! Was war das nochmal für ein Auftrag? Innenstadt. Brickle Hammock. Eine kleine Nummer, zwei Missis. Könnte man auch zu zweit schaffen. Aber Tom und Lisa wollen, dass ihr schnell Erfahrung sammelt. Warum? Wir müssen wachsen. Wenn wir euch nicht mehr einweisen müssen und ihr selbstständig Aufträge ausführen und den ganzen dazugehörigen Papierkram erledigen könnt, können Bon und ich wieder effizienter eingesetzt werden. Und ihr wiederum selbst neue Leute rekrutieren und immer so weiter. Wie sind wir an den Auftrag rangekommen? Tom und Lisa kennen den Kunden. Kommt leider selten vor. Meistens müssen wir um jeden Auftrag kämpfen. Oft sind wir nicht die einzigen Ringerinnen vor Ort. Und woher kennen die den Kunden? Eine Hand wäscht die andere. Ah, das heißt... Nichts. Wenn euch jemand nach Kontakten fragt, woher man sich kennt, antwortet ihr aus dem Studium. Okay, aber woher kennen die sich wirklich? Simon blickt starr und wortlos auf die Straße. Gut, dann versuche ich sie mit meiner Überzeugungsfähigkeit auf meine Seite zu gewinnen. Ich sag ihr was von wegen, dass es doch wichtig wäre, damit wir in Zukunft auch solche Kontakte für den Verein akquirieren können. Dass es doch von Vorteil wäre, wenn wir wüssten, wie sowas anläuft. Wird nicht einfach. Hä? Ihr kennt euch kaum. Und Diskretion und Loyalität gegenüber dem Verein scheinen ihr heilig. Müsst es also unter 7 würfeln. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 5 oder 6 würfle, kriege ich die Infos? Richtig. Und 7 wäre zu viel? 7 wäre zu viel, ja. Komm, gib ihr. Okay. 7, Dreck. Wenn ihr keine Probleme haben wollt, macht ihr am besten nur das, wofür ihr gekommen seid. Zum Beispiel trinken, noch jemand ein Bier? Hast du noch was anderes? Nee, nur Binding. Ihr fahrt Richtung Innenstadt. Alles ist hier enger und gedrungener als in Allapad. Die Hochhäuser, die dicht an dicht stehenden Firmengebäude von Fujitsu, Chevron, Merck, Johnson & Johnson, Mitsubishi, Petrobras, Bank of China. Die Gassen und Lücken, die Bürgersteige und Schriftzüge der allgegenwärtigen Neonreklame. Über euch ziehen anthrazitfarbene Luftschiffe der Behörden ihre Bahnen und verdunkeln alles, was sich unter ihnen befindet. Umgebaute Zeppeline. Zettel segeln von einigen herunter und müllen alles zu. Teenager und Touristen rasen auf Rollern durch die Straßen und versuchen, nicht an den Lieferwagen, Bussen und Ringervans zu zerschellen. Vereinzelt seht ihr Autos die Straßen runtertreiben, auf deren Dächern Lautsprecher gespannt sind. Sind das Leute von verfeindeten Gruppierungen oder diesen religiösen Aktivisten? Nein. Die machen einfach nur Werbung. Okay. Für Radiosender, für Privatschulen, für Pflegeprodukte. Die Fahrer sehen unterfordert und unterbezahlt aus. Ihr kommt an einer Ampel zum Stehen. An einer abgesperrten Straße marschiert ein Demonstrationszug, begleitet von einem großen Kontingent an Polizeikräften, die sich hinter Einsatzschilden verstecken oder auf gepanzerten Fahrzeugen sitzen und rauchen. Die Polizistinnen haben ihre Dienstmarken und Namensstreifen entfernt und sind nur durch ihre Körperformen noch als Menschen zu erkennen. Mit Tüchern vermummte Demonstrantinnen werfen hin und wieder mit Gegenständen nach ihnen und skandieren schwer Verständliches über das Meer und die Wahrheit und die Geißeln der Bürokratie. In der Menschenmenge stecken mehrere Lieferautos fest und hupen genervt. Einige Transparente beklagten die Tatenlosigkeit der Behörden, die Angst, alleingelassen zu werden, den spirituellen Niedergang der Stadt nach dem Rückzug des Atlantiks sowie die Vergiftung des Grundwassers. Machen die auch nur Werbung? Spiritualistische Irre aus dem Kongress, die sich im Rowdy Yates-Komplex treffen. Diesem gigantischen Betonbau im Nordwesten der Stadt. Hatten die nicht auch diesen Luftkampf mit den Zeppelinen der Polizei vor ein paar Jahren? Ja und nein, das war das sogenannte Angriffsmädchen und ihre Halbstarken. Wir sind da, sagt Simon. und parkt den Van vor einem hohen Wohnturm, der mit seinem hellblauen Glas zwischen den anderen Gebäuden hervorsticht. Auf den Balkonen sitzen Leute, scheinbar regungslos. Simone reicht euch ein paar Chalkbälle und reibt sich damit ihre basaltartige Hornhaut an den Händen ein. Was ist Chalk? Kalkartiges Zeug gegen trockene Hände. Was ist Basalt? Gestein. Die Kundin lebt im 13. Stock. Wohnung 1304. Simone klatscht und im Inneren des Fans staubt es weiß auf. Dann steigt sie aus und geht zur Hintertür des Wagens. Was brauchen wir? Schlingen, Panzertape, Seile, Netz, ein Stück Schweinefleisch. Das Übliche. Ach, das Fleisch war für den Einsatz gedacht? Sorry, habe ich hier hinten während der Fahrt gegessen? Das ist euer Problem. Ich werde mich komplett raushalten und nur im absoluten Notfall eingreifen. Und ein Notfall ist nicht, wenn ihr oder eure Arme in Gefahr seid. Ein Notfall ist nicht, wenn eure Beine im Mund des Tieres verschwinden. Ein Notfall ist für mich, wenn die Kundin oder Eigentum des Kunden in Gefahr sind. Arbeitgeber des Jahres. Ihr betretet das Gebäude durch den Haupteingang. Der Pförtner weiß offenbar Bescheid. In jedem Fall nickt er euch verschworen zu. Mit dem Fahrstuhl fahrt ihr hoch in den 13. Oben angekommen findet ihr euch auf einem deprimierenden und zugleich aufgrund der hochwertigen Materialien einladenden Flur wieder. Einige Nachbarn stehen dort müde rum. Sie filmen eure Ankunft. Simone stellt sich hinter euch und weist euch an, voranzugehen zur Wohnung am Ende des Flurs. Dort wartet bereits eine Frau im Türrahmen auf euch. Sie spricht mit einem leichten spanischen Akzent, hat merkwürdige Lippen und unwirklich geformte Haare wie ein Final Fantasy Character. Sie wirkt gefasst. Hola, kommen Sie rein. Die Tiere sind im Wohnzimmer. Was ist passiert? Meine Tochter hat heute Geburtstag. Wir waren alle in der Küche zum Kuchen essen. Als wir dann zurück ins Wohnzimmer sind, um weiterzuspielen, sahen wir die beiden Tiere im Flur. Mein Bruder hat geschrien und die Kinder sofort ins Kinderzimmer geschafft. Ich bin so froh, dass du auf den spanischen Akzent verzichtest. Wo sind sie jetzt, die Kinder? Immer noch im Kinderzimmer, direkt neben dem Wohnzimmer. Sie können also nicht raus. Und unser Hund steht auf der Couch. Haben Sie sonst noch jemandem Bescheid gegeben? Nur meinem Mann. Dann zaubern wir uns die Zeit mal an. Die Wohnung ist neutral bis geschmacklos eingerichtet. Viel Anthrazit, Pastellfarben, Bastmöbel. Ihr betretet das erstaunlich große Wohnzimmer. Die beiden Alligatoren liegen vor dem Fernseher. Man könnte meinen, sie würden die Kindersendung verfolgen, die gerade läuft. Es sind eher kleine Exemplare, höchstens 150 cm lang. Jungtiere wahrscheinlich. Auf dem Boden sind Spielzeug, Kissen und Pappkronen verstreut, die vom Kindergeburtstag zeugen. Auf der weißen Sofalandschaft läuft ein ängstlicher kleiner Hund auf und ab. Er bellt. Haben die Tiere uns bemerkt? Kaum. Sie folgen gebannt dem Abenteuer der Zeichentrickfiguren, die auf der Suche nach einem großen Geheimnis ein unerschöpfbares Maß an Zuversicht und Lebensfreude ausstrahlen. Wie sind die hier reingekommen? Sie können jederzeit auftauchen. Viele glauben, sie kommen aus der Kanalisation zurück. Andere sagen, das sind keine Tiere, sondern Geister. Hast du das alles, also die Antworten und Erzählpassagen, hast du das auswendig gelernt? So redest du doch normal nicht. Gute Frage. Gibt es sonst irgendwas Interessantes in der Wohnung? Du schaust dich ein wenig genauer um. Auf einem Glastisch liegen große, ungelesene Kunst- und Designbände. Das Wohnzimmer hat einen Balkon, dessen Tür offen ist. Und auf einem Sideboard stehen einige repräsentative Familienfotos. Fröhliche Menschen am Strand. Die Kundin und ihre Kinder in der Natur. Ein kahlrasierter Mann in Polizeiuniform vor einer amerikanischen Flagge. Fröhliche Menschen im Disney World Resort Florida. Ich würde vorschlagen, wir setzen uns auf beide gleichzeitig drauf. Weil der andere wird sicher nicht zugucken, während wir seinen Kollegen da zu Boden ringen. Am besten macht ihr beide das, weil ihr stärker seid. Ich binde denen dann die Schlinge ums Maul. Stopp. Bevor wir hier irgendwas machen, würde ich gerne meine besondere Fähigkeit einsetzen, mit Echsen sprechen. 20 Punkte, fließend, in Wort und Schrift. Stark, sehr, sehr stark. Du sprichst sie an. Was ist hier los? Sie rühren sich nicht. Trotzdem weißt du, sie haben dich verstanden. Es dauert einen Moment, doch schließlich hörst du, nein, fühlst du, als könntest du ihrer Unterhaltung zuhören. Du verstehst nicht alles, was sie sagen, aber doch viele kleine Einzelheiten ihres Gesprächs. Es geht darum, einsam zu sein. Es geht darum, einen bestimmten Ort nicht verlassen zu dürfen. Es geht darum, etwas Verlorenes wiederzufinden. Es geht darum, wie schön es ist, an einem Sonntagnachmittag fernzusehen. Es geht um das Abschiednehmen von Dingen und Wesen, die man liebt. Es geht um Erinnerungen und über die Bedeutung von Leichen und Träumen. Es geht um einen Mann namens Cotto. Es geht um Rückkehr, um Familie, um Heimsuchungen, um den Ozean, um Cape Canaveral und um das Verschlingen und anschließende Verstoffwechseln von anderen Tieren. Aha. Tut es nicht in der Suche. Geht wieder nach Hause. Voll unsympathisch. Angriff. Okay, go, go. Die Kraft zu eurem geplanten Manöver haben Javier und Lars allemal. Aber da ihr neu in der Branche seid, fehlt euch noch etwas das Geschick, die Routine im Kampf. Mit Blick auf eure Talente, Belit, du musst unter 9 würfeln, Cobra, du unter 13. 2. Easy. 17. Fuck! Ihr schleicht euch vorsichtig an die Tiere heran. Als ihr nah genug dran seid, werft ihr euch auf sie, so wie man es euch im Vereinshaus gezeigt hat, so wie ihr es geübt habt. Lars springt auf den Rücken des ersten Tieres. Jaha. Mühelos, als hättest du nie etwas anderes gemacht, drückst du das Vieh zu Boden, rollst es einmal auf den Bauch und wieder auf den Rücken und schaffst es, ihm zugleich mit beiden Händen das Maul zu schließen. Okay, ich komme mit der Schlaufe. Moment. Währenddessen stolpert Javier seinerseits über das hintere Bein des zweiten Exemplars. Er fällt auf den Rücken des Tieres, ohne die Kontrolle über den Alligator zu erlangen. Pfeilschnell dreht sich das Tier und schnappt nach dir, Belit, also nach Javier. Es hat dein Knie im Maul. Ich schlag ihm auf den Kopf. Du triffst den Kopf, aber nicht sauber. Das Tier zieht dich zu Boden, hektisch und schnell. Es hat dein Knie im Maul. Ich versuche zu helfen und schlag mit einem dieser ungelesenen Kunstbände darauf ein. Du verletzt das Tier, aber sein Maul macht es nicht auf. Der Hund auf der Couch dreht langsam durch. Habe ich eine Hand frei? Nein. Ich nehme einen Stuhl, irgendwas. Hui, das war ein super schöner Tag. Moment, wer sagt das? Eine Zeichentrickfigur im Fernsehen. Ach so. Wie gesagt, ich versuche es mit einem Stuhl oder was Ähnlichem. Da liegt ein Barhocker auf dem Boden. Du schnappst ihn dir, schlägst auf das Tier. Es schreckt zurück, öffnet sein Maul und gibt Javiers Bein frei. Yes. Das Tier ist aufgebracht. Es sieht dich an und macht dieses eine Zischgeräusch. Ich robbe mich zu Lars, um dem anderen Alligator das Maul zuzubinden, damit er sich mit Juanita um den anderen kümmern kann. Du hast starke Schmerzen im Oberschenkel und Knie. Doch du überwindest den Schmerz, wie du in deinem früheren Leben am South Beach beim Bankdrücken wieder und wieder den Schmerz überwunden hast, um eine Rolle im neuen Werbeclip für den App King Pro zu bekommen. Ihr verschnürt und sichert gemeinsam das Tier, Simon lehnt an der Wand und sieht gelangweilt zu. Okay, jetzt der andere. Der zweite Alligator ist voller Adrenalin, schlägt unkontrolliert mit dem Schwanz um sich, bewegt sich hektisch hin und her. Ich setz mich wieder drauf wie eben. Du versuchst es, aber keine Chance. Schlimmer noch, du hetzt das Tier noch weiter auf, das nun gegen die Sofalandschaft schlägt, woraufhin der Hund runterfällt und sofort von einem Alligator geschnappt wird. Der Alligator verbeißt sich im Bauch des Hundes. Der Hund schreit. Ups. Schnallt euch an. Ich gehe in 1:1 Nahkampf und heb das Vieh hoch. Du packst den Alligator am Bauch, als hätte sich das Tier an einer Erdnuss verschluckt. Die Echse schleudert den Hund hektisch hin und her. Ich versuche den Hund zu befreien. Wie? Oh, keine Ahnung. Öffne das Maul, hau drauf, sowas. Würfel unter 4. Yes, bitch. Wieder erwartend lässt der Alligator den Hund frei. Er fällt auf den Boden und rennt sofort davon. Die Echse windet sich in den Armen von Lars. Lange wirst du das nicht mehr aushalten. Deine Brust ist schon aufgeschürft und blutig. Ich werf das Tier vom Balkon. Was? Unter 11. Genau 11. Was du mit dem Alligator machst, sieht aus wie ein unbeholfener Tanz. Mit der sich immer heftiger windenden Echse im Arm wankst du irgendwie in Richtung Balkon. Halt, halt, halt, was? Als du am Geländer ankommst, schwingst du den Schwanz über das Geländer. Das Tier flüstert dir im letzten Moment etwas ins Ohr, dass es keinen Unterschied macht, weil sie immer wieder kennen. Ganz verstehst du es nicht. Dann wirfst du den Alligator in die Tiefe. 13 Stockwerke rauscht er lautlos an den darunterliegenden Boden vorbei. Im Fallen sieht er aus, als wäre er genau dafür gemacht worden, als müsste das so sein. Und du wunderst dich, dass du etwas visuell so Extremes wie eine lebende Echse, die an der Glasfassade eines Wohnturms runterfällt, dass so etwas völlig geräuschlos geschieht. Von hier oben hat man einen berauschenden Blick auf die Wüste Miamis. Ist das Tier auf jemanden draufgefallen? Nein, ist nahe dem Hauseingang aufgeschlagen. Können wir auf dem Weg zum Auto zusammenkratzen? Ihr kommt vom Balkon zurück in die Wohnung. Simon unterhält sich gerade mit der Kundin. Die Kundin hat ihren verwundeten Hund bei sich. Ihr Top ist rot. Dem Hund geht es besser, als man hätte annehmen können, obwohl von seinem fälligen Bauch noch immer Blut tropft. Er streckt seine Zunge raus und wedelt mit dem Schwanz. Was ist mit mir? Du bist vom Ringkampf mit dem Alligator ebenfalls verletzt. Oh. Dein rechtes Knie und der Oberschenkel sind geschwollen. Knochen scheinen keine gebrochen zu sein. Aber auftreten kannst du gerade nur mit Schmerzen. Krankenhaus? Niemand von euch ist versichert. Natürlich. Die eingesperrten Kinder kommen singend aus dem anliegenden Zimmer zurück, in dem sie sich die ganze Zeit versteckt haben. Der blutige Hund freut sich, die Kinder wiederzusehen. Er rennt zu ihnen, sie umarmen ihn, spielen mit ihm, reiben sich an ihm. Im Hintergrund liegt der verschnürte Alligator, den Lars besiegt hat. Er schaut euch mit leeren Augen an, während sich auf dem Bildschirm zwei Zeichentrickfiguren um das letzte Stück Pizza streiten. Simon schüttelt der Kundin die Hand. Ihr schnappt euch den Alligator und geht zum Fahrstuhl. Nachbarn sind keine mehr auf dem Flur. Auf der Fahrt nach unten verliert Simon kein Wort. Unten angekommen, sammelt ihr die Reste des zweiten Tieres auf und werft alles in den Van. Für diesen erfolgreichen Einsatz dürft ihr eine eurer Basiseigenschaften um 1 erhöhen. Ja. Ja. Welche ist euch überlassen? Javier bleibt jedoch verletzt. Tragt ihr das bitte da oben ein, in diese Zeile da. Okay. Gut. Ihr seid wieder im Vereinshaus und trinkt Smoothie. Moment. Ich muss mal für kleine Alligatoren. Okay. Dann gehe ich kurz eine rauchen. Jo, ich auch. Danke. Warst du schon mal hier? In der Waldhütte? Mhm. Nee, weiß gar nicht, wann Diego die gekauft hat. 2-3 Jahre her? Irgendwie so, ja. Mhm. Zu mir hat er gemeint, dass er nach jedem Auslandseinsatz, also wenn er aus Afghanistan oder Mali zurückkommt, dass er dann erstmal hier für 1 oder 2 Wochen lebt, um sich zu akklimatisieren. Nicht sofort wieder nach Flensburg in die Kaserne und gleich in den Edeka und Mediamarkt rein, als wäre nichts gewesen. Lieber erstmal in diesem Forstwald sein. Im absoluten Nirgendwo bei Salzgitter. Also wenn ich mir so seine Vorräte anschaue, sieht das allerdings eher danach aus, als würde er hier mehr als nur ein paar Wochen im Jahr verbringen. Hast du hier Internetempfang? Nope. Die Waldhütte hat auf jeden Fall Serienkiller-Vibes. Aber wenn es ihm hilft, klarzukommen. Du, ich habe mich eh einfach gefreut, dass er uns eingeladen hat und sich die Mühe mit dem Spiel gemacht hat. Habe ihn auch schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Wie findest du das Game bisher? Mal schauen. Geht ja noch erst richtig los, nehme ich an. Und Cobra, der ist irgendwie auf Krawall aus mit seinem Echsenmenschen und allem. Das kann natürlich die Spielillusion kaputt machen, aber vielleicht auch egal. Irgendwas ist, ja. Vielleicht wegen der Mutter? Haben die das mit dem Hof immer noch nicht geklärt? So wie ich das verstanden habe, nicht. Seine Alte lässt nicht nach. Die kann ja auch nicht ewig weitermachen. Da stehen halt diese 10.000 Schweine in der Landschaft rum und keiner von den Kindern will sich um die kümmern. Jo. Es ist kalt geworden draußen. Und bei dir sonst? Ach, ganz okay. Find mich langsam mit der Rolle ab. Auf wie viele Jahre wurdest du nochmal gewählt? 6. Und alle im Stadtrat von Pasewalk hassen dich. Oder wie war das? Ja, die aus den rechten Parteien halt. Kannst du dir ja vorstellen. Aber dann hat die Stadt eh so viele Probleme, dass ich dafür gar keine Zeit habe. Spielst du eigentlich noch Warhammer 40k? Yes. Ja. Ich stelle mir gerade eine 2000-Punkte-Necron-Armee zusammen. Wow. bau und bemale ich auf der Arbeit nebenbei, weil das eh keiner mitbekommt. Hab ja nicht wirklich was zu tun da. Sitz halt meine 40 Stunden ab. Ja, Warhammer und Gedichte schreiben. Das ist das Einzige, was mich davon abhält, diesen Werbejob zu schmeißen. Hm. Hast du nicht diesen, so einen Preis für deine Gedichte bekommen? Hm, Leonce und Lena, ja. Gibt's dafür auch Kohle? Kommt ihr? Wir machen weiter. Ja. Jo. Also, weiter geht's. Es ist mittlerweile ein Tag vergangen. Ihr seid wieder im Vereinshaus der olivgrünen Makrelen und trinkt Smoothies. Lisa sitzt gerade im Büro am Computer. Simon und Bonn säubern noch immer den Van von den Spuren der entsorgten Tiere. Tom kommt die schmalen Treppen am Ende der Halle runter, die zur Wohnung führen. Er will mit euch sprechen. Soll er? Simon hat mich über euren gestrigen Einsatz gebrieft. War die Kundin nicht pissig wegen ihrem Hund und dem ganzen Blut überall? Nein. Was zahlt man eigentlich für so einen Ringeeinsatz? Ging aufs Haus. Ich dachte, wir nagen am Hungertuch. Einsatz. 15 Minuten von hier. Rettungsauftrag. Chancen stehen gut, dass wir als Erste da sind. Vermutlich die Brandstifterin. Direkt weiter mit Handlung. Okay. Ich fahre. Sagt wer? Entschuldige, aber das ist extrem verwirrend, wenn du mehrere NPC spielst. Tom setzt sich hinters Steuer. Bonn und Simon springen auf die beiden Beifahrersitze. Hinten ist noch Platz für zwei Personen. Einer von uns muss also hierbleiben. Also ich will auf jeden Fall mit. Beim ersten Job habe ich ja fast nichts geleistet. Und ich bin als Halbreptil weniger hitzeempfindlich. Daher... Okay, ich warte im Vereinshaus. Mein Bein ist ja eh im Arsch. Aber heißt das dann, dass ich jetzt die ganze Zeit nichts machen darf? Du bist nicht Teil dieses Einsatzes und darfst daher nicht bei den Entscheidungsfindungen der anderen mitwirken. Na toll. Alles, was sie wissen und erleben, weißt du nur, wenn sie es dir mitteilen. Aber keine Sorge. Wir kommen wieder auf dich zurück. Du wirst nämlich die Möglichkeit haben, Dinge im Vereinshaus zu tun, während die anderen außer Haus sind. Vielleicht kann ich ja was über den Verein rausfinden. Irgendwelche geheimen Dokumente durchgehen. So in der Art. Ihr beide fahrt also mit den anderen in der giftigen Gans los. Yes. Tom fährt rabiat über rote Ampeln auf dem Bürgersteig. Scheißegal. Ihr werdet ziemlich durchgeschüttelt. Können wir mit denen da vorne sprechen? Da ist so ein kleines Fenster mit Metallgitter, das die Fahrerkabine und den Laderaum voneinander trennt, also ja. Bonn, warum ruft man uns zu einem Brand? Meistens sind das nicht Privatpersonen, sondern die Feuerwehr selbst oder andere kommunale Institutionen. Denn Ringerinnen loszuschicken, ist in den allermeisten Fällen wesentlich günstiger für die öffentlichen Kassen. Unter anderem, weil man den Angehörigen der Ringer im Todesfall keine Entschädigung zahlen muss. Das heißt, je gefährlicher ein Einsatz, umso wahrscheinlicher, dass man bunt lackierte Vans zu Hilfe ruft. Moment, aber ist das jetzt erfunden oder wird das wirklich praktiziert? Dass es die Alligatoren-Ringer-Vereine gibt, okay, hat man schon gehört. Dass das Meer verschwunden ist, geschenkt. Aber das? Überhaupt eine grundsätzliche Frage. Die einzelnen Figuren, die hier auftauchen, gibt's davon welche? Gibt es manche dieser Vereine? Also, was ich damit fragen will, ist, wie viel von dem ganzen Zeug ist Fiktion? Und was hat dieser David DeCoil. Was hat DeCoil einfach aus der Wirklichkeit übernommen? Das ist eine zwangsläufige, aber ermüdende Frage, Belit, die ich dir nicht beantworten werde. Wollt ihr sonst noch irgendetwas tun? Ich wüsste nicht, was. Die Toskana fahren, ne? Aber gibt's irgendwas Auffälliges im Wageninneren? Auf den ersten Blick nicht. An den Wänden sind Kisten und Halter für Ausrüstung befestigt, wie ihr sie schon beim letzten Einsatz genutzt habt. Netze, Seile und so weiter. Mhm. Aufgrund deiner langjährigen Feldforschung als Anthropologin und deinem geschulten Auge für genaue Beobachtungen, Juanita, fällt dir außerdem ein schwarzer Metallkoffer ins Auge. Er ist leer, hat jedoch Riefen und Rillen an den Innenwänden. Aha. In Ordnung. Ihr hockt da hinten und schweigt euch an. Irgendwann kommt ihr am Einsatzort an. Das Geschehen ist bereits in vollem Gange. Die Feuerwehr ist zwar auch vor Ort, leistet den lodernden Flammen aber nur halbherzigen Widerstand und verhindert im Grunde bloß, dass sich das Feuer nicht auf die umliegenden Gebäude ausbreitet. Gelangweilt tragen ein paar Feuerwehrleute dicke weiße Schläuche heran, als wären die Schläuche wohlhabende Schlangen mit menschlichen Dienern. Ihr steigt aus eurem Van aus. Tom geht vor und spricht mit jemandem von der Einsatzleitung. Ich würde mir gerne ein besseres Bild verschaffen. Was ist denn das für ein Gebäude? Es ist ein ziemlich altes, vierstöckiges Haus, das brennt. Unscheinbar, Backstein, Flachdach. Das Feuer scheint schon eine Weile zu wüten und das Gebäude schwer beschädigt zu haben. Schwarzer Rauch steigt aus fast allen Fenstern auf. Es riecht nach Gift, nach verbrennendem Plastik. Im Erdgeschoss ist ein Geschäft für gebrauchte Haushaltsgeräte, Mikrowellen, Öfen, Einbauherd, Kochfeldkombinationen. Es ist unklar, ob das Feuer dort begonnen hat. Aus dem Haus kommen mark- und beinerschütternde Schreie. Wahrscheinlich aus den oberen Stockwerken, aber genau kann man das nicht sagen. Schaulustige und Plünderer werden von der Feuerwehr vom Gebäude ferngehalten, von dem immer wieder Funken abspringen und durch die Luft getragen werden. Meine Familie ist da drin! Schreit ein Mann mit Schnurrbart, den zwei Feuerwehrleute davon abhalten müssen, ins Feuer zu rennen. Gibt es nur einen Eingang? Folgendes. Sie meinen, es gibt mindestens drei Wege, um ins Gebäude zu gelangen. Man kann von vorne rein, über die Feuerleiter hinterm Haus und vermutlich übers Dach. Ich nehme den Vordereingang. Wer übernimmt das Dach? Ich schließe mich dir an. Ich hätte Bock auf Dach. Gut. Simon und Bonn, ihr versucht, über die Feuerleiter im Hinterhof ins Gebäude zu gelangen. Bonn, hol die Box. Bonn rennt zum Van und holt einen hellgrünen, kleinen Plastikbehälter, der wie eine ranzige Campingplatz-Kühltruhe aussieht. Daraus hervor holt er ein schimmerndes Gelee. Die Paste ist leicht bläulich und sieht essbar aus. Hier, reibt euch damit ein. Das Zeug schützt gegen Feuer, zumindest für einige Minuten. Die Paste wird häufig in Filmen und Musikvideos verwendet. Für Szenen, in denen Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen und als lebende Fackeln durchs Bild laufen. Okay. Anschließend kriegt ihr noch eine Gasmaske. Bevor ihr in das brennende Haus stürmt, umarmt ihr euch bitte alle nochmal. Das hat Tradition im Verein. Hab euch ganz doll lieb. Ja, alles Gute. Da ihr euch entschieden habt, getrennte Wege zu gehen, handeln wir eure Aktionen nacheinander ab, auch wenn sie natürlich in Wirklichkeit mehr oder weniger gleichzeitig stattfinden. Wir fangen mit dir an, Juanita. Ja. Die Vordereingangstür steht offen. Tom stürmt rein, die Arme vor dem Gesicht. Ich hinterher. Ihr stoppt in einer Art Eingangsbereich. Zur Linken geht's in den Gebrauchtwarenladen. Geradeaus ist eine Treppe nach oben. Also im Laden wird niemand sein, ist ja Erdgeschoss. Aus dem hat sich schon jeder gerettet, nehme ich an. Wir gehen direkt hoch. Ihr nehmt die Treppe. Euch wird immer heißer. Es ist, als wärst du in einem viel zu heißen Bad, an das man sich aber auf eine merkwürdige Weise irgendwie gewöhnt. Ihr kommt auf einem länglichen Flur im ersten Stock raus. Links und rechts geht es weiter. Es ist laut und kaum möglich, sich mit Tom zu verständigen. Dann siehst du etwas am Ende des Flures. Du bist dir erst nicht ganz sicher, aber dann doch. Zwischen all dem Rauch und Feuer siehst du plötzlich eine menschliche Gestalt oder etwas Ähnliches. Die Gestalt ist himmelblau und hat etwas Klobiges im Gesicht. Sie winkt euch zu, als wolle sie euch etwas mitteilen, als sei sie froh, euch zu sehen. Wir sind nicht die Einzigen. Ruhe bitte. Kann es sein, dass ich mir das einbilde? Kann sein. Doch dann siehst du, wie Tom gezielt auf die unbekannte Figur zugeht, ihr zurückwinkt. Er scheint etwas Längliches vom Boden aufzuheben und versteckt es hinter seinem Rücken. Der will auf die losgehen? Du weißt es nicht. Ich frag ihn. Er hört dich nicht oder antwortet dir nicht und geht weiter auf die Gestalt zu. Oder er will helfen. Ruhe bitte, du bist im Vereinshaus. Tom geht weiter auf die Gestalt zu. Er versteckt eine Art Stange hinter seinem Rücken. Die Gestalt hat scheinbar einen Hund im Arm. Tom beschleunigt seinen Schritt. Ich laufe Tom hinterher. Du hörst plötzlich Schreie von oben, von den Treppen. Ich, Sie flehen um Hilfe, schreien um ihr Leben. Sie wollen nicht verbrennen. Bitte, bitte. Was mache ich? Es bleibt nicht viel Zeit. Okay, ich renn hoch. Du sprintest die rauchumhüllten Treppen hoch. Im Augenwinkel siehst du noch, wie Tom auf die himmelblaue Gestalt zusprintet. Was danach passiert, siehst du nicht mehr. Dafür bist du jetzt oben im zweiten Stock. Die Flammen sind hier bisher am heftigsten, drücken sich an den Wänden hoch. Du merkst, die schützende Paste könnte bald verbraucht sein. Es gibt vier Türen. Ich folge den Schreien. Du täuschst dich zwar in der ersten Tür, in der zweiten aber findest du ein altes Ehepaar, das am Fenster zum Hinterhof steht und sich aneinander klammert. Du stehst da, im Raum, halb angebrannt. Entschuldigung, was ist eigentlich mit mir? Zu dir kommen wir jetzt. Du bist mittlerweile auf dem Dach angekommen. Da ist eine Metalltür, die ins Gebäude führt, aber sie ist abgeschlossen. Die trete ich auf. Ist eine Feuerschutztür. Würfel unter 3. 5. Die Aktion misslingt. Du trittst so heftig, wie du kannst, dagegen und gibst der Tür ein paar dicke Dellen, aber rein kommst du nicht. Ist da noch irgendein Zugang? Da ist eine kleine Dachluke. Allerdings zu klein. Ein Kind würde durchpassen. Oder ein Reptil. Ich nutze meine mir als Echsenmensch gegebene Fertigkeit des Drunterkriechens und versuche, mich da durchzupressen. Der dümmste Char mit den dümmsten Fähigkeiten ist bisher der mit Abstand nützlichste. Die Luke ist sehr, sehr eng. Eigentlich unmöglich. Würfel eine 1. Trotz meiner Fertigkeit? Wie gesagt, ein Kleinkind würde gerade so durchpassen. Ihr hättet euch ja auch eine Kinderfigur ausdenken können. Ja, versuch's. Ansonsten kommst du halt über die Feuerleiter rein mit Simon und Bonn. Bitte nicht auf die Entscheidungen anderer Einfluss nehmen, wenn eure Figuren nicht dabei sind. Ja, sorry. 1. Halt die Fresse, ja? Was anatomisch unmöglich anmutet, gelingt dir wie der Erwartung, wenn auch schmerzhaft. Oh, Entschuldigung. Du quetschst dich mit aller Gewalt durch den Spalt und schaffst es irgendwie ins Gebäude. Das ist echt anstrengend. Allerdings kratzt du dabei fast deine gesamte Brandschutzpaste von deiner aufgeriebenen Haut ab. Du befindest dich jetzt in einem Flur. Es ist schmerzhaft heiß und auch du bist nicht allein. Da ist noch jemand, noch ein Ring. Er durchsucht die Räume und trägt eine himmelblaue Spandex. Aha, aha. Er oder sie gibt dir zu verstehen, dass hier oben niemand mehr sei. Ich erschieße ihn. Was? What the fuck? Boom. Neo luce spolvoro. Dulce sudor, me quemo, soy sorda. Dame la mano, préstame tus ojos. Estoy en abismo. Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guzo. Erstes Abenteuer, die olivgrünen Makrelen. Episode 2, die ersten Einsätze. Mit Diego Game Master, Stefan Konarske. Alba Juanita, Lisa Hirdina. Beli Travier, Tana Scheintürk. Cobra Lars, Sebastian Zimmler, Simon, Julia Windischbauer, Tom und Zeichentrickfigur Sebastian Schwab, sowie Matthias Leher, Sebastian Miro, Frauke Pohlmann, Michael Stiller und Timo Weißschnur. Komposition Nikolai von Salwitz, Regie Iris Drögekamp. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2022.